Wir schneiden gerne noch ein Eierlikörchen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Ladies and gentlemen, please be yourself a big announcement as we present to you live from 91.4 live in Barcelona, Niemandsland, presented by your presenter for today's big host of the radio show, Daddy! Tag. Es beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Montag, der 23. September 2019, Herbstanfang, offizieller. Wir werden jetzt 2 Stunden senden hier im Niemandsland auf Kontrabande 91.4 FM. Ohne Stress. D-A-C-H-I aus dem Nest namens West. Gebe dir den Rest mit dem Jazz. Bewege dein Gesetz. Von 13 bis 15 Uhr, direkt von hier, von der Plaza Real. Auch live im Internet unter www.kontrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel Musik. Dass ich mich beschäftige damit, lerne Schritt für Schritt den Eintritt, ein Ritt durch ein unbekanntes Land, schon lang stand Jazz mit Hip-Hop in Verbindung. Die Mischung mit einem Gefäß. Ah ja, das Gefühl ist da. Eine Substanz gemischt mit einem Spiritual. Durch jede Enge in die Menge verdränge ich meine Bänge. Alexei, Phase 5, nur Respekt an Jazzklänge. Kontrabanda ist ein freies Radio. Wir sind selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie wie immer Detlef Jeskert. Jazz. Es ist Jazz. Intravenös, mitten ins Blut, durch das Ohr, durch den Kopf und hinab in den Bauch, durch das Knie und der Fuß geht auf und ab und auf und ab und auf und ab. Mach die Augen auf, was geht ab? Mein Mund spricht die Worte, die ich hab, in das Mikro, das ich schnapp, meine Hand von der Fliege, das Ding, das swingt, ja, deshalb bin ich hier. Department. Von der Reimexplosion. Reimen hier mit einem jazzigen Ton. Schon dämmert es dir bei diesem Projekt. Wird abgecheckt, was sich hinter Jazz versteckt. Ob es sich mit germanischem Rap-Gesang verbinden kann. Sich was Neues bildet, dann hat es geklappt. Viele Selbstlust-Tests. Mal was anderes zu hören. Es ist Jazz. Heute wird wie immer oder wie so oft die letzten Wochen viel vom Klima die Rede sein, beziehungsweise vom Klimaschutz und von den Aktionen der jungen Leute, der Fridays for Future Bewegung. Gerade beim Gang hier durch das Zentrum von Barcelona zum Radio habe ich junge Aktivisten von Greenpeace gesehen, die überall auf den Straßen und an Ecken und an Plätzen Plakate aufhängen. Heute, um für die große Demo vorzubereiten oder den großen Weltklimastreik am kommenden 27. September. Da soll hier in Barcelona eine große Demo und Kundgebung stattfinden. Und es wird mächtig mobilisiert gegen die Interessen der Großkonzerne, gegen die Interessen der Investoren und Spekulanten, die sich nun auf die letzten Naturreserven stürzen, den Amazonas, Alaska, und was es sonst noch an Naturschutzgebieten gibt, die wir schützen müssen. Heute, wie gesagt, 23. September, offiziell Herbstanfang. Beginnen wir mit einem Zitat von Ilja Ehrenburg, dem Schriftsteller Ilja Ehrenburg. Der sagte einmal, viele meiner Zeitgenossen kamen unter die Räder der Zeit. Ich blieb am Leben. An einem 23. September 1954 erschien der Roman Tauwetter von Ilja Ehrenburg. Es war ein Essay-Band über Literatur, Essays, Reden und Aufsätze. Es ging um das Thema Literatur in der nachstalinistischen Ära. Der Roman Tauwetter von Ilja Ehrenburg, der lebte von 1891 bis 1967, erschien am 23. September 1954 in Moskau in Buchform. Alle 45.000 Exemplare waren binnen einem Tag verkauft. Im Frühjahr war die antistalinistische Liebes- und Künstlergeschichte in einer Literaturzeitschrift abgedruckt worden. Der Titel englisch The Thaw von 1955 wurde zum Schlagwort für die innenpolitische Lage unter Parteichef Nikita Khrushchev. Der lebte von 1894 bis 1971 nach dem Tod des Diktators Josef W. Stalin. Der lebte von 1878 bis 1953. Die Reaktionen auf diesen Roman der Stalin-Preisträger und spätere Literatur-Nobelpreisträger Michail Scholoschow, der lebte von 1905 bis 1984, sowie weitere Sowjetautoren, kanzelten Ehrenburg auf dem Schriftstellerkongress 1954 aufs Schärfste ab. Doch Ehrenburg passte sich geschickt an und erlaubte sich dennoch politische Freiheiten. 1959 wurde er Präsidiumsmitglied des sowjetischen Schriftstellerverbands und Abgeordneter des obersten Sowjets. Auch in dieser Stellung wagte er vorsichtige Kritik am System. In Deutschland war die Lage damals so, die deutsche Übersetzung erschien erst 1957, da Ehrenburg gegen Ende des Zweiten Weltkriegs öffentlich zur Schändung und Tötung deutscher Zivilisten aufgerufen haben soll, was er selbst mehrfach verneint hatte. An einem 23. September wurden geboren, Achtung, liebe Rockfreunde, Bruce Springsteen, der Boss, der hatte nämlich heute Geburtstag. Der wurde 1949 geboren, rechnen wir nach, er ist heute 70. Bruce Springsteen, 70 Jahre. Dann wurde auch an einem 23. September Romy Schneider geboren, die österreichische Schauspielerin, bekannt natürlich besonders als Sissi. Die lebte von 1938 bis 1982. Ferner geboren heute Per Olof Enquist, 1934 geboren, schwedischer Schriftsteller, und der US-amerikanische Soulsänger Ray Charles. Der lebte von 1930 bis 2004. Dann der Nobelpreisträger und tschechische Lyriker Jaroslav Seifert. Der bekam 1984, wie gesagt, den Literaturnobelpreis. Der lebte von 1901 bis 1986, heute Geburtstag. Und der römische Kaiser Augustus, der hätte, zumindest wird das so ausgerechnet und hingestellt, ebenfalls heute Geburtstag. Der lebte von 63 vor Christus bis 14 nach Christus. Der war römischer Kaiser. Ab dem Jahr 27 vor Christus. Und hier endet unsere kleine Geburtstagschronik zum heutigen 23. September 2019. Vergessen wir nicht, und ich rufe hierzu jetzt noch einmal auf, am kommenden 27.09. gibt es den weltweiten Klimastreik. Und hier in Barcelona wird es eine große Demonstration geben. Die Demonstration steht unter dem Motto Kurs auf Auslöschung, Klimanotstand. Und was können wir dagegen tun? Es gibt Aktionen des zivilen Ungehorsams, die nicht gewalttätig sind. Die Gruppe heißt Rebellion ou Extinction. Und es geht darum, dass wir uns einem unglaublichen Klimanotstand und einer Klimaausnahmesituation gegenübersehen. Die Regierungen haben es nicht geschafft, die Menschheit zu schützen. Schließ dich uns an. Komm und höre unsere Reden. Komm zu unseren Versammlungen, wo wir Informationen teilen, wie wir die Klimakrise vielleicht doch noch meistern können und was wir gegen den Klimanotstand tun können. Das ist ein Aufruf der Gruppe Rebellion ou Extinction. Rebellion oder Auslöschung. Am 27.09. hier in Barcelona, große Demo. Vaga Mundial pel Clima. World Climate Strike, Weltklimastreik. Huelga Mundial por el Clima. Schein greifelt ein, ohne Szene-Laberei, um den heißen Brei, ohne Wichtigtuerei von der Oldschool-Polizei. Such a search, wir kreuzen über vom Hardcore zum Jazz. Unsere Mentalität ist Flexibilität. Ja. Und das Spektrum sind gecheckt. Er hat so flinke Finger, wenn er spielt, sind alle stumm. Denn gegen ihn klingt alles, was die anderen machen, krumm. Doch ein Klaber ohne Ende, das wird hier nicht viel bringen. Also Tom, Tom, komm, lass die Saiten schwingen. Mit dem Mund am Mikro und einer Hand dreht und dreht und dreht den Rhythmus an. Drei Takte lang war der Gesang schon im Programm. Und vier sind wir, der pure Geschmack mit der Trompete von Tattoo. Hörst du dem Rap zu? Nun spielt Joe sein Instrument im Flow. Das er bedient, ist der 12C. Naja, der ist ziemlich schwer. Zum Tragen braucht er einen Chair. Gen, den kann ich hier nicht nennen. Lass mich lieber gleich zum Mixer übergehen. Wie er den Mixer spielt, ist sensationell. Das war PHIL und ich verabschiede mich nur schnell. Thank you. Esteu escoltant Imensland, un programa de ràdio en contrabanda FM 91.4 de la FM a Barcelona, dirigit al món. Cal que siguem lluitant perquè Barcelona sigui nostra. Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen. Alle Philosophen haben bis jetzt immer nur interpretiert. Die ganze Welt interpretiert. Aber man muss sie verändern. Jetzt. Stehen bleiben! Sie sind der größte materialistische Denker unserer Zeit. Gütiger Himmel, wach auf! Wir sind dabei zu gewinnen! Und vertrau niemandem. Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo fiore del partigiano, morto per la libertà. Nimensland és una veu lliure en un món no tan lliure, encara. Des de 1998 a les ones. Millionen Menschen demonstrierten weltweit für Umweltschutz, doch in der UNO sind sie trotz Jugendgipfel nur Staffage. Am Wochenende nach dem großen globalen Klimastreik, an dem sich nach Angaben der Organisatoren weltweit rund 4 Millionen Menschen beteiligt haben, lief die Umarmung der Protestierenden auf Hochtouren. UN-Generalsekretär Antonio Guterres empfing am Sonnabend in New York rund 500 Jugendliche zu einem Jugendgipfel und lobte wortreich ihr Engagement. Sie hätten einen Moment des Wandels herbeigeführt. Greta Thunberg, die vor gut einem Jahr mit ihrer Protestaktion vor dem schwedischen Parlament in Stockholm die Fridays for Future-Bewegung initiiert hatte, bilanzierte die Aktionen des 20. September folgendermaßen: Wir haben gezeigt, dass wir vereint sind und dass wir Jugendlichen unaufhaltsam sind. Unstoppable, sagte sie. Hören wir mal rein, was die Greta Thunberg da noch so sagt. Our house is on fire. Unser Haus brennt, warnt die schwedische Umweltaktivistin, sichtlich überwältigt vom Zuspruch der Zehntausenden Demonstranten, die die 16-Jährige mobilisieren konnte. Da steht sie wieder, wenige hundert Meter von dem Ort, an dem Greta vor 3 Wochen in einem Segelboot angekommen ist, am Battery Park an der Südspitze von Manhattan, gegenüber von Lady Liberty. And it's not just the young people's house. We all live here. Und das Haus, das brennt, ist nicht nur das der jungen Menschen, sagt Greta. Wir alle leben hier und es geht uns alle an. It affects all of us. Das finden auch hunderttausende Schüler und Ältere. Sie haben für einen Nachmittag den New Yorker Finanzdistrikt in der Hand, haben die Geduld verloren, wie Kalia. I am a 12-year-old little girl that wants a change in this world. Ich bin ein 12-jähriges Mädchen, das einen Wandel in der Welt will. Und dazu will dieses Mädchen der One World Middle School aus der Bronx nicht mehr schweigen. I have the right to voice my opinion. Ich habe das Recht, meine Stimme zu erheben. Ich denke, wir sollten auf fossile Brennstoffe verzichten und auf Einwegplastik. Oder die Welt wird früher oder später zerstört. Also, kommt und protestiert mit. Come out here and protest with us. 1700 öffentliche Schulen aus New York hatten ihren Schülern freigegeben, um dabei zu sein und gemeinsam mit den anderen Umweltaktivisten quer durch Manhattan zu ziehen. Wir sind hier mit etwa 200 Leuten von unserer Schule vertreten, sagt der New Yorker Pepe Lang. Es sei wichtig, die Sache Umweltschutz endlich in die Hand zu nehmen. Denn die Regierung tut nichts. Je mehr Leute wir hier haben, umso größer der Einfluss. Auch ihre Lehrer stehen dahinter, bekräftigt Charlotte Kabelack. Die 16-Jährige aus Wiesbaden geht seit einem Jahr in New York zur Schule. Zum Beispiel meine Schule macht auch mittlerweile ganz viele Programme, so wie kann man nachhaltig leben, so wie kann man sein Essen auch nachhaltig, wie geht man nachhaltig einkaufen und so weiter. Häufig war Charlotte mit ihren Mitschülern an Fridays for Future Demonstrationen dabei, aber keine war so groß wie diese. Es ist eigentlich schon sehr beeindruckend und es tut einfach gut zu sehen, dass sich dann doch so viele Leute interessieren. Die Zeit läuft ab, waren ihre Schilder. Respektiere deine Mutter Erde. Es gibt keinen Planeten B. Für Joan Davis von den Grauen Panthern ein Grund, um früh aufzustehen. I got up extra early. Stolz tritt die grauhaarige Frau ans Mikrofon. You wanna know how old I am? Wollen Sie wissen, wie alt ich bin? I'm 88. Ich bin 88. Joan hat sich vorgenommen, den Gang durch die Mittagssitze bis zum Ende mitzumachen. Denn es belaste sie, wie Vertreter ihrer Generation mit der Umwelt umgegangen seien. And I'm sorry. Und ich entschuldige mich dafür, dass wir das nicht aufhalten konnten, sagt sie. Dass es so weit gekommen ist. Antje? Das war eine Reportage aus New York, die Ankunft von Greta Thunberg beim UN-Klimagipfel. Beim sogenannten Jugendgipfel. Die UN-Politiker werden natürlich alles versuchen, um diese ganze Bewegung zu umarmen und einzudämmen. Es herrscht nämlich prima Klima, aber nur für die Großkonzerne. Das ist mittlerweile bekannt. Allgemeines Blablabla war viel zu hören von den Politikern und den UN-Verantwortlichen Generalsekretär Antonio Guterres. Ja, wunderbar, Moment des Wandels und so weiter. Konkreter wurde Komal Kuma von den Fidschi-Inseln. Ihre Heimat sei von den dramatischen Folgen der Erderwärmung in besonderer Weise betroffen, obwohl sie sehr wenig zu ihr beigetragen habe. Wir sind keine Versicherungspolisten, wir sind Menschen. Hört auf, die Arbeit für eine nachhaltige Zukunft zu behindern, um schnelle Profite zu machen. Wanyu Nyogore aus Kenia kündigte an, dass die Jugendbewegung eine Revolution auslösen werde. Es muss uns erlaubt werden, Einfluss auf Klimaentscheidungen zu nehmen, verlangte sie. Bruno Rodriguez aus Argentinien verlangte, gegen das kriminelle Verhalten der Großkonzerne vorzugehen. Genug ist genug. Wir wollen keine fossilen Brennstoffe mehr. Ab dem heutigen Montag sind solche Töne in New York nicht mehr vorgesehen. Zum offiziellen Teil des Climate Action Summit, des Klimaaktionsgipfels, sind nicht nur Staats- und Regierungschefs wie Bundeskanzlerin Angela Merkel oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron angekündigt, sondern vor allem Vertreter global aktiver Großkonzerne. Die Chefs des dänischen Energieriesen Ørsted, des spanischen Stromproduzenten Iberdrola, Achtung, des französischen Lebensmittelmultis Danone oder von Willie Towers Watson, einem global agierenden Versicherungsmaklerunternehmen aus Irland, geben sich das Mikrofon in die Hand. Wenig zu erwarten ist auch von Mark Carney, dem Chef der Bank of England. Werner Heuer von der Europäischen Investmentbank, dem ehemaligen Microsoft-Chef William Bill Gates oder dem Präsidenten der Weltbank David R. Malpass. Da können die Regierungschefs aus Fidschi, Jamaika, Barbados oder Palau noch so eindringlich auf die Folgen der Klimakatastrophe für ihre kleinen Inselstaaten hinweisen. Wenn diese Bosse einen Pups machen, dann wird ihre Küste überschwemmt. Gnadenlos. Vor einer Klima-Apartheid warnte bereits der UN-Sonderberichterstatter über extreme Armut und Menschenrechte Philip Alston. Die Welt riskiere ein Szenarium, in dem die Reichen zahlen, um vor Hitze, Hunger und Konflikten zu flüchten und der Rest der Welt zurückgelassen wird und leidet, schrieb er in einem am vergangenen Dienstag in Genf veröffentlichtem Bericht. Es ist pervers. Obwohl die Menschen in Armut nur für einen winzigen Teil der globalen Emissionen verantwortlich sind, tragen sie die Hauptlast des Klimawandels und sie haben die wenigsten Möglichkeiten, sich davor zu schützen. Selbst wenn die Klimaziele für eine Begrenzung des Temperaturanstiegs um 1,5 bis 2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter erreicht werden sollte, könnten bis 2030 mehr als 120 Millionen Menschen in die Armut abrutschen. Wie aus einem am Sonntag in Genf vorgelegten Bericht der Weltwetterorganisation WMO hervorgeht, war die Zeit von 2015 bis 2019 die heißeste Frühjahrsperiode seit Beginn der Messungen vor rund 150 Jahren. Die durchschnittliche Temperatur weltweit habe in diesem Zeitraum um 1,1 Grad über jener der vorindustriellen Zeit gelegen. Trockne mich aus bis zum Boden. Dort lagst du mit den Flügeln erhoben. An meinem tiefsten Punkt wieder du der Vogel. Und ich war nun Dampf, zog langsam nach oben. Wurde zu Wolken, die den Himmel durchzogen. Dort oben bin ich und ich seh dich dort liegen. Du lernst es zu schwimmen, ich lernte zu fliegen. Beide von uns mussten Grenzen besiegen. Keine Angst vor den Höhen, keine Angst vor den Tiefen. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 133. Arturo Barea und Robert Capa im Exil. pasarán. Pasaremos. Infierno de terror fascista, ahoguen en sangre las libertades populares. Dispuestos a luchar hasta agotar el último cartucho. Dispuestos a defender las libertades populares, marchamos decididos a no terminar la lucha hasta batir al enemigo. Februar, März 1939, Paris. In sämtlichen Wochenschauen und auf den mit Druckerschwärze verschmierten Seiten von Zeitungen und Zeitschriften waren sie zu sehen. Die geschlagenen Soldaten, die gebrochenen Männer, Frauen und Kinder, die sich über die vereisten Straßen schleppten, aus der Luft bombardiert und beschossen, verfolgt von einer Armee, die keine Gnade kannte. Eine endlose Reihe von Flüchtlingen auf der verzweifelten Suche nach Sicherheit, dachte Barrère. Von Aurelia und den Kindern hatte er seit Monaten nichts gehört. Vielleicht war es ja besser für sie, wenn sie keine Verbindungen zu ihm hatten. Gleichzeitig kamen schlechte Nachrichten aus Österreich. Die Geheimpolizei hatte Nachforschungen über Ilse angestellt und ihre Geschichte und ihre Beziehungen machten die ohnehin schon prekäre Situation ihrer Familie noch schlimmer. »Es geschieht in diesen Tagen so viel Unheilvolles«, schrieb Valentin Pollack in Wien, »unheilvoll für die Welt und für mich.« Doch so gefährlich Ilsas frühere Kontakte zu den Sozialisten für ihre Familie auch waren, so nützlich waren sie für sie selbst. Denn in England hatten mehrere ihrer alten Freunde aus ihrer Zeit als sozialistische Sprecherin und Journalistin Ilsa und Barrère ihre Hilfe bei der Emigration angeboten. Einige wie die Übersetzer und Lektoren Gwenda David und Eric Mosbacher versprachen, Arbeit für sie zu finden. Andere wie Henry Brinton boten Wohnraum an und wieder andere waren bereit, ihnen Geld zu leihen, bis sie selbst etwas verdienten. Für Ilse, die als Mädchen in England gelebt hatte und fließend Englisch sprach, kam das alles dem Versprechen eines sicheren Hafens gleich. Für Barrère war es ein Sprung ins Unbekannte, in eine Kultur und eine Sprache, die ihm völlig fremd waren. Aber sie würden gehen müssen, und zwar sofort. Wenn und sobald Franco den Krieg gewann, war es töricht anzunehmen, Frankreich oder Großbritannien werde die Nationalisten nicht als die Regierung von Spanien anerkennen. Dann waren die von der Republik ausgestellten Pässe das Papier nicht mehr wert, auf dem sie gedruckt waren. Barrère und Ilse wären dann Staatenlose. Erstaunlicherweise, er spielte eigentlich fast nie, kaufte sich Barrère im Estanco-Tabakgeschäft an der Ecke ein Los, das sich als Gewinn entpuppte und mit dem bescheidenen Betrag konnten sie die Überfahrt über den Ärmelkanal bezahlen. Sie packten ihre Taschen mit ihren wenigen Besitztümern und verließen, ohne einen Blick zurückzuwerfen, ihr untervermietetes Apartment. Am Gare Saint-Lazare fragte der Polizist in Zivil nach ihren Pässen, würdigte sie dann aber kaum eines Blicks, bevor er seinen Stempel auf die Seiten knallte. »Und das ist wirklich alles?« dachte Barrère und stellte sich den Strom der Flüchtlinge vor, der sich vor Le Perthus wie vor einem Damm staute. Für sie gab es keine Stempel. Der Zug nahm Fahrt auf. Draußen glitten die kahlen Felder der Normandie vorbei. Wie lange würde es dauern, bis auch hier, wie in Brunette oder am Ebro, Soldaten kämpften? In Dieppe bestiegen sie ein kleines Dampfschiff. Ilse ging nach unten. Barrère blieb, eine Zigarette im Mund, an Deck und ließ sich den Februarwind durchs Haar wehen. Einer der französischen Matrosen, der seinen Akzent hörte, fragte ihn, woher er komme. Und Barrère erzählte ihm von Spaniens Kampf, von seinen eigenen Gefühlen des Verlusts und des Verrats angesichts der Ereignisse von München, von seiner Angst vor der Zukunft. »Was ist denn los mit eurem Land?« wollte er von den Matrosen wissen. »Seid ihr denn blind für das, was passiert, oder ist eure Freiheit euch egal?« »Aber nein«, versicherten ihm die Matrosen, »die anderen sind diejenigen, die nicht kämpfen werden.« Eine Zeit lang schauten sie zu, wie die französische Küste hinter ihnen im Dunst verschwand. »Bitte, Genosse«, sagte einer der Franzosen, »verlass Frankreich nicht mit einem Gefühl der Bitterkeit. Es wird schon noch dazu kommen, dass wir Seite an Seite kämpfen.« »In Paris ist nichts mehr gut«, schrieb Capa an seine Mutter Julia in New York. »Alle machen sich in die Hose und haben eine Todesangst vor Hitler.« Er sei nach seiner Rückkehr aus Spanien einen Monat lang zu erschöpft und zu niedergeschlagen gewesen, um zu arbeiten, fuhr er fort. »Ich bin herumgelaufen wie ein Idiot.« Dann aber erreichte ihn ein Brief seines Vaters Dezö in Budapest, in dem dieser ihm mitteilte, dass er krank war, irgendetwas stimmte mit seinem Magen nicht, vielleicht auch mit seiner Leber. Capa riss sich so weit zusammen, dass er ein paar Aufträge für Sessoir annahm, die ihm etwas Geld einbrachten. Jetzt konnte er dazu helfen, den Arzt zu bezahlen. Als die Schauspielerin Luise Rainer, die er bei der Arbeit an The 400 Million kennengelernt hatte, ihn bat, sie zu einer Galaveranstaltung mit Frackzwang zu begleiten, lieh er sich dafür das erforderliche exquisite Outfit. »Stell dir bloß vor, wie elegant ich geworden bin«, witzelte er in dem Brief an Julia, »wie ein Bär im Frack.« Anfang März hörte er dann erste Berichte von den entsetzlichen Bedingungen in den Internierungslagern, welche die französische Regierung für diejenigen Kämpfer der loyalistischen Armee eingerichtet hatte, die die Genehmigung zum Überschreiten der Grenze bekommen hatten. Über 75.000 Männer waren in Anlagen am Strand in der Nähe von Perpignan eingesperrt, wo es nicht genug Nahrung, Wasser oder sanitäre Einrichtungen gab. Aber keiner berichtete über ihre Lage, da für die französische Presse der Zugang zum gesamten Internierungsgebiet verboten war. Capa wusste nicht, dass sein Freund Augustin Centelles, den er zuletzt bei der Despedida-Parade in Barcelona getroffen hatte, in einem der Camps in Bram eingesperrt war, wo er heimlich Fotos machte, die erst Jahre später veröffentlicht wurden. Capa ging am 19. März mit seinem Presseausweis von Live zur Polizeipräfektur in Orde. Er stellte sich als André Friedmann vor, nicht als der nur zu bekannte Robert Capa, und er erhielt Besuchsgenehmigung für die Camps in Argel-sur-Mer, Le Barsaret, Bram und Montolieu. Selbst für jemanden, der die Entbehrungen des Krieges kannte, war es erschütternd, was er dort sah. Tausende der Männer, die bis zum Ende für ihr Land gekämpft hatten, hausten, wenn davon überhaupt die Rede sein konnte, und sie sich nicht in Zelten oder sogar im Freien zusammendrängen mussten, in notdürftig zusammengenagelten, ungeheizten und kaum isolierten Baracken. Das gesamte Areal war umgeben mit Stacheldrahtzaun, durch den die Männer immer nur wenige Minuten mit den seltenen Besuchern reden durften. Bewacht wurden sie von Gendarmen und berittenen Soldaten aus dem Senegal, die die schmutzigen, abgemagerten Gefangenen unweigerlich an Francos Mauren erinnert haben müssen. Sie gruben als behelfsmäßige Unterkunft Höhlen in die Erde und stellten sich an, um ihre erbärmlich kargen Nahrungsrationen in Empfang zu nehmen. Ihre abgetragene Kleidung war bei weitem nicht hinreichend, um den Winterstürmen vom nahegelegenen Meer zu trotzen. Viele, die zu krank oder unterernährt waren, um zu stehen, lagen auf Strohpritschen. Capa war mit seinem Filmmaterial schon immer verschwenderisch umgegangen. Er hatte ein Bild nach dem anderen belichtet, in der Hoffnung, in einer großen Menge von Möglichkeiten die perfekte Aufnahme zu finden. Doch hier war er offenbar überwältigt von dem, was er sah. Er ließ einfach nur den Finger auf dem Auslöser und machte serienweise Bilder der Trostlosigkeit. Die Wahrheit ist das beste Bild, die beste Propaganda. Einige wenige unbeschwerte Momente gab es immerhin. Er traf zwei baskische Soldaten, die ihre Hütte mit aus Holz geschnitzten Modellflugzeugen dekoriert hatten. Außerdem hatten sie die Nummer der Baracke 95 mit dem Schriftzug Grand Hotel Esqueldun, Grand Hotel Baskenland, übermalt. Daneben prangte das Bild eines Mannes, der sich mit einer Butter Wein in den Mund laufen lässt. Und in Bram begegnete er Mitgliedern eines Orchesters aus Barcelona, die es geschafft hatten, ihre Instrumente über die Grenze zu schaffen und die für ihn spielten. Doch obwohl der Cellist, der sich als Freund von Pablo Casals vorstellte, versuchte, für die Kamera zu lächeln, waren seine Augen voll unsäglicher Traurigkeit. Und das Lächeln zeigte, dass ihm Zähne fehlten, Folge von Mangelernährung und Vernachlässigung. Aber immerhin war er am Leben, das könnte Capa gedacht haben, als er zuletzt noch einen Friedhof gut einen Kilometer außerhalb der Lager besuchte. Dort wartete ein frisch ausgehobenes Grab auf den nächsten Toten, und eine lange Reihe weißer Kreuze markierte die Gräber jener 44 Männer, die, wenn auch auf französischem Boden, hier bereits ihr Leben für Spanien geopfert hatten. Obwohl seine Fotos aus den Lagern in Picture Post und C, einer schwedischen Zeitschrift, veröffentlicht wurden, hatte Capa das Gefühl, dieser Ausflug, den er für die Fotos unternommen hatte, wie auch sein letzter Aufenthalt in Spanien, vielleicht sogar seine gesamten Erfahrungen in Spanien, seien ein großes Desaster gewesen. In den letzten 3 Jahren hatte er sich international einen Ruf erworben, indem er voller Mitgefühl und Unmittelbarkeit Bilder eines Krieges festgehalten hatte, der mit großen Hoffnungen begonnen hatte und an dessen Ende nur Niederlage, Enttäuschung und persönliche Verluste standen. Er gestand seiner Mutter: »Ich lebe stumpf vor mich hin, weiß von einem auf den anderen Tag nicht, was sein wird. Wir laufen alle herum wie Hunde nach dem Regen und versuchen, unsere Freunde zu retten.« Das war gegenwärtig alles, was man machen konnte. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 133, eine Niemandsland-Produktion 2019. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vail, aus dem Amerikanischen übersetzt von Susanne Held, Originaltitel »Hotel Florida – Truth, Love and Death« in the Spanish Civil War, erschienen 2014 bei Strauss und Giroux, New York, und 2015 für die deutsche Ausgabe in der Kottaschen Buchhandlung in Stuttgart. Noch stehen in den Parks von Madrid Bunker, mit denen die Stadt verteidigt wurde. Doch die Liebe der Brigadisten zu Spanien fand erst spät Anerkennung. Fast 60 Jahre mussten vergehen, bis das spanische Parlament ein altes Versprechen der republikanischen Regierung aufgriff und allen ausländischen Kämpfern für die Republik die spanische Staatsbürgerschaft anbot. Esteu escoltant Niemandsland, un programa de ràdio en llengua alemana. Contrabanda FM, 91.4, Barcelona. Mauer, Lachen, Haus, Feindschaft und Visier. Die Karten liegen offen wie die Grube, wie das Grab, wie das Ende, Feuerstelle, das Geheimnis und die Quelle, die Schleuse und der Sarg. Möglicherweise auch das Magengeschwür. Mittlerweile ist es 14:45 am frühen Nachmittag hier im Zentrum von Barcelona, in der gräflichen Stadt, in der Ciudad Condal. Werner ist mittlerweile im Studio oder schon länger. Hallo. Hallo, ja. Wie geht's? Ich bin auch wieder da, um mich, wie du vorher gesagt hast, um mich auszukotzen. Das war im Off gesagt. Das ach so, sollte ja, nicht dann über den darf Sender ich gehen. Das natürlich jetzt. Außerdem war es ein Zitat. Ich hatte dich zitiert. Ah, weil, dann geht's ja noch. Ja, gut, also ein Thema, worüber wir uns auskotzen müssen, können, sollen, hast du ja schon genannt. Greta Garbo war es früher, jetzt ist es Greta Thunberg, die von sich reden macht, aber sie ist ja nicht alleine da jetzt vor der UNO, sondern wohl begleitet von Merkel und Ada Colau, Pedro Sanchez, da fehlt natürlich auch nicht da bei diesem Klimagipfel. Und dazu passend hat vor 10 Tagen ungefähr wurde veröffentlicht El Informe Mundial sobre Desplazamientos Internos, also ein Bericht über Binnenflüchtlingsströme, die aber nicht ausgelöst werden durch Kriege oder Bürgerkriege, noch nicht mal durch Erdbeben, sondern durch sogenannte extreme meteorologische Phänomene, also zum Beispiel Überschwemmungen, Erdrutsche, Trockenheit, Versteppung und so weiter. Und allein die Hälfte davon, nämlich 3,5 Millionen Flüchtlinge nur in Bangladesch und Indien beim letzten Zyklon, der da aufgetreten ist. Dann kommen noch eine halbe Million in Mosambik dazu, 400.000 in Südamerika, eine halbe Million im Iran, 200.000 in Äthiopien, 400.000 in Philippinen. In nur 6 Monaten, in einem halben Jahr, 7 Millionen Flüchtlinge aus diesen Gründen. Ja, und im Vergleich damit geht's uns ja hier in Spanien noch ganz gold. Da haben wir auch zu kämpfen natürlich, aber hier ist es der sogenannte Kaltlufttropfen, La Gota Fría, und der hier zugeschlagen hat, besonders ein Phänomen, das ziemlich häufig auftritt, hier am Mittelmeer, die ganze Levante da unten, Valencia, Murcia, Alicante, Almeria. Und jetzt Balearen auch, ne, sogar dann von dort aus ins Landesinnere bis nach Madrid, die Comunidad de Madrid, Toledo, Guadalajara. Und es ist wirklich beeindruckend, was da passiert. Ist also die Wassermassen verwandeln die kleinsten Bäche in reißende Flüsse, Quadratkilometer und Quadratkilometer überschwemmt. Dörfer und Städte werden zu kleinen Venedigs, da gibt's plötzlich keine Straßen mehr, sondern nur noch Kanäle. Und Personenschäden allerdings weniger, nur 6 oder 7 Tote, aber riesige Sachschäden. Ne? Und Hunderte, Tausende von Autos, die weggeschwemmt wurden, Wohnungen, Geschäfte überflutet bis zu 2 Meter hoch, Straßen, Brücken und natürlich Landwirtschaft auch. Ne, 300.000 Hektar Anbaufläche in Murcia und Alicante nur sind verloren gegangen. Wird ja oft diese Gegend bezeichnet als der Garten Europas. Der Präsident von der Comunidad Valencia, Chimo Puig, der hat schon einen Marshallplan gefordert für diese Region. Und jetzt die Experten streiten sich, ob das mit dem Klimawandel zu tun hat oder nicht, weil es dieses Phänomen schon seit langem gibt. Aber immerhin war das jetzt die schlimmste Gota Fria, die es in den letzten 140 Jahren gegeben hat. Und auch stimmt es, dass in den letzten 40 Jahren diese Sturzbach-Niederschläge immer häufiger werden. Ne? Aber gut, ob das jetzt mit dem Klimawandel zu tun hat oder nicht, wir sollten sowieso immer allen Klimaleugnern sowieso in die Fresse hauen, auch wenn es nur prophylaktisch ist. Ne? Also wie man jetzt gesehen hat, vorletzte Woche war das in Frankfurt bei der IAA-Ausstellung, bei der internationalen Automobilausstellung, da wird draußen demonstriert natürlich von den gutwilligen Leuten, ne? Die stehen dann davor mit Schildern wie Profit oder Zukunft, raus aus Diesel und Benzin. Und drinnen, da versammelt sich dann das verblödete Volk und will die neuesten SUV-Modelle sich ansehen und drängeln sich drum, den neuen BMW XE zu bestaunen und so. Na naja, gut, aber zum Glück haben ja jetzt CDU und SPD ein Klimapaket verabschiedet, also jetzt wird alles gut in nächster Zeit, nicht wahr? Musik. Bei den Unwettern hier in Malaga und Almeria in Spanien kommt noch eine Sache dazu, die Experten sehr heftig in die Debatte geworfen haben, die sich in den Medien aber sehr wenig widerspiegelt. Das ist das Phänomen der sogenannten Bodenversiegelung und der Flussbegradigungen. Man hat also begonnen, in den 80er Jahren und 70er Jahren schon, dann später in den 90ern, mäandernde Flüsse zu begradigen, um Land, Bauland und Ackerland zu gewinnen. Das heißt, man hat dem Fluss seinen natürlichen Lebensraum genommen, hat den Fluss begradigt, hat das Land dann sich untertan gemacht. Und nun wundert man sich natürlich, warum das Wasser nicht abfließen kann. Das Wasser kann nicht abfließen, weil es eben keine Absicker- und Abflussmöglichkeit hat an vielen Stellen. Ich will nicht sagen an allen, aber an sehr vielen Stellen. Und die Küste ist völlig zugebaut worden. Was da an Wassermassen den Berg runterkommt, das sickert nirgendwo ab. Das geht durch die Straßen wie eine Sturzflut, wie Sturzbäche und reißt alles mit sich fort. Wo früher vielleicht noch Flächen waren, wo es durchlaufen und absickern konnte. Da stehen jetzt Häuser, Parkplätze, Möbelcenter, Einkaufscenter, große Fun-City-Center mit Leuchtreklamen und was es da alles gibt. Riesenhotels sind da gebaut worden. Das heißt, das Land ist versiegelt. Das ist ein großes Problem hier an Spaniens Küsten. Besonders an den Sonnenküsten von Almeria und Andalusien. Letzte Woche wurde dann bekannt, was alle schon wussten, was hinter den Kulissen schon seit Wochen, vielleicht sogar seit Monaten geflüstert und gesagt wurde. Es wird keine Regierung geben, es wird keine Koalition geben, es wird keine gemeinsame Regierung geben zwischen Podemos und den Sozialisten von der PSOE. Pedro Sánchez hat Neuwahlen angekündigt und nun werfen sich die Protagonisten gegenseitig die Vorwürfe nur so an den Kopf. Wer ist schuld an diesem Debakel? 3,5 Monate regierungsfreie Zeit mit einer Notregierung en funciones. Die reisen, die geben Geld aus und die haben nichts hingekriegt. Nicht einmal eine miese kleine Koalition bzw. eine Notregierung. Wie kann man sich das erklären, Werner? Was sollen wir den Hörern sagen? Ja, diese Frage stellen sich sehr viele in letzter Zeit. Wer ist schuld, dass nach monatelangen Verhandlungen jetzt immer noch keine Regierung gibt? Und viele haben dann natürlich diese schnelle Antwort, alle sind schuld. Ja, aber da ist sicher was dran, aber eben wie immer die einen mehr und die anderen weniger. Also ich hab's völlig klar, ne? Die Verhandlungen zwischen den Sozialdemokraten mit Pedro Sánchez und der linken Partei da Unidas Podemos, also Fehlanzeige, hat sich über Wochen hingezogen, aber es wurde eben von Woche zu Woche klarer, dass es im Grunde keine Verhandlungen waren, sondern nur Schaumschlägerei. Pedro Sánchez hat also Podemos mit einer Arroganz sondergleichen kalt auflaufen lassen. Und je mehr der nachgegeben hat, der Iglesias, umso dreister hat der Sozialistenhäuptling dann immer noch weitere neue Bedingungen gestellt. Also keine Idee, kein Hauch davon, wie es in anderen europäischen Ländern völlig normal ist, eine Koalition zu bilden, wenn du nicht die absolute Mehrheit hast, sondern geht daher und sagt, ja, ein paar Staatssekretäre bekommt ihr dann und ihr könnt auch noch ein paar Unabhängige benennen, also die nicht von der Unidas Podemos-Partei sind. Aber die Regierung stellen wir, die Politik bestimmen wir. Wir werden euch natürlich schon mal anhören, aber Minister könnt ihr keine stellen. Ne? Und wenn man schon nicht die absolute Mehrheit hat, dann greift man eben zu absoluten Dummheiten. Und der entblödet sich nicht zu sagen, ja, eine Koalition, wenn da ihr ein paar Minister habt, das wäre ja, wie wenn es innerhalb einer Regierung zwei Regierungen geben würde. Hier zeigt sich einfach mal wieder die fehlende demokratische Tradition, könnte man das nennen, hier in Spanien. Die beiden großen Parteien in den letzten 40 Jahren nach der Franco-Diktatur, die haben sich immer abgewechselt und konnten dann mit ihren Mehrheiten nach Gutdünken freischalten und walten. Und was natürlich auch noch dahinter steckt, die sogenannten Poderes Facticos, die reale Macht haben in dieser Gesellschaft, die Finanzwelt, die Investmentfonds, die großen Unternehmen, die an der Börse gehandelt werden, haben natürlich auch die Sozialisten unter Kontrolle und die verbieten es diesem Sanchez einfach, eine Partei wie Unidas Podemos mit in die Regierung zu nehmen. Und ich persönlich bin auch davon überzeugt, dass dieser Sanchez Angst hat einfach vor diesem Pablo Iglesias, weil der, also in dem Sinne, dass der einfach für Fernsehen und die Medien interessanter ist als er selber und dass der ihm die Schau stehlen würde. Ne? Und was auch wichtig ist, die letzten Meinungsumfragen zur Stimmabgabe sind auch positiv für die Sozialisten ausgegangen. Die würden also zunehmen, ein paar Prozent zu Lasten von Unidas Podemos. Und auf der anderen Seite würde auch die Partido Popular wieder zunehmen, zu Lasten von Comisiones Ciudadanos und den Faschisten von Vox. Und auch das spielt sicher eine Rolle, dass der Sanchez jetzt denkt, dass er bei Neuwahlen dann noch ein paar Sitze mehr rausschlagen kann. Aber, das kann natürlich auch eine Milchmädchenrechnung sein. Es gibt eben viele Imponderabilien, Unwägbarkeiten. Immerhin fehlen noch 6 oder 7 Wochen bis zu dieser Wahl. Und was jetzt stattfindet nach diesem Trauerspiel der letzten Wochen, ist eine immer mehr um sich greifende Politikverdrossenheit bei vielen Leuten. Also viele werden überhaupt nicht mehr zur Wahl gehen. Am 10. November, man schätzt bis zu 35%, und das wäre, seit es überhaupt eine sogenannte Demokratie hier gibt, nach Francos Tod, wäre das ein neuer Rekord von Abstention. Ne? Und dann ist natürlich auch schwer abzuschätzen, wie viele es am Ende sein werden, die ihre Stimmen jetzt einer anderen Partei geben würden, als noch im April. Und was auch passiert jetzt, was in den letzten Jahren und Monaten bei den Rechten passiert ist, dass sich das Stimmenpotenzial aufsplittert, dass es eine Abwanderung gibt von Partido Popular zu Ciudadanos und Vox, das passiert jetzt auch auf der Linken. Ne? Tue die Sozialisten hier immer noch als Linke bezeichnen. Es wird jetzt nicht mehr darum gehen, nur dass sich Sozialisten und Unidas Podemos gegenseitig Stimmen wegnehmen. Jetzt gibt es auch noch zu allem Überdruss eine neue Gruppierung, die in Madrid relativ stark ist. Die nennen sich dort Más Madrid, also mehr Madrid, was wiederum eine Abspaltung von Podemos ist. Und die überlegen sich jetzt, ob sie nur in Madrid kandidieren oder auch in anderen Provinzen. Dann kommt noch dazu, morgen wird von einem Gericht hier entschieden in Spanien, was mit den Knochen von Franco passieren soll. Dass er ausgegraben wird, das steht wohl fest. Und die Regierung will ihn jetzt auf irgendeinem Friedhof verbuddeln. Aber die Familie von Franco hat Widerspruch eingelegt. Die wollen, dass er in einer Kathedrale mitten in Madrid beerdigt wird, in der Hoffnung, das entwickelt sich dann zu einer Pilgerstätte der Faschisten. Darüber wird morgen entschieden. Alles das wird dazu beitragen, dass die Gemüter jetzt wieder neu aufgepusht werden. Ja? Und was auch wichtig ist, wie geht es in Katalonien weiter? Jetzt für Oktober ist die Entscheidung vom Tribunal Supremo fällig, ne, vom obersten Gerichtshof. Da wird das Urteil gefällt im Prozess gegen die katalanischen Politiker, die jetzt schon 2 Jahre im Knast sitzen bzw. im Exil sind. Alle bereiten sich darauf vor, nicht nur die katalanischen, sondern auch die spanischen Parteien und auch die Polizei. Die Mossos, die katalanische Polizei, die rüstet auf, hat jetzt gerade in den Medien, haben sie ihre neuen Waffen zur Aufstandsbekämpfung vorgestellt. Und auch natürlich die spanische Polizei und das Militär, die schlafen auch nicht. Heute Morgen hat die Guardia Civil hier in der Provinz von Barcelona Hausdurchsuchungen durchgeführt und Verdacht auf Rebellion, Terrorismus, Besitz von Explosivmaterial. 9 Leute wurden festgenommen in Sabadell, Mollet, Del Valle, Cerdanyola und so weiter. Und das alles wird da wichtig sein, was da jetzt in den nächsten Wochen passiert und Einfluss haben auf das Ergebnis der Wahl am 10. November. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Noch eine Bemerkung von mir zum Thema Wer ist schuld? Ich sehe das nicht so einseitig wie andere Leute. Ich denke mir, unser Freund Pablo Iglesias ist ein, genau wie Pedro Sanchez, ist ein Nichtsgönner, ein Luftikus. Der Mann hat seit Beginn der Parteigründung systematisch die ganze Führungsspitze um sich herum vergrault. Mittlerweile hat er nur noch Leute um sich herum, die ihm aus der Hand fressen. Er lässt keine andere Meinung zu, das ist bekannt. Der Mann hat sich wirklich immer wieder gegen eine Regierung gestemmt. Er hat 3 Ministerposten abgelehnt, hat die als Hundehütte bezeichnet, als er im Sommer die Gelegenheit hatte, in eine Regierung mit Ministerposten einzutreten. Danach hat er diese Ministerposten doch wieder haben wollen und hat Pedro Sanchez angefleht, gib mir doch bitte doch diese Ministerposten, die du mir letztens angeboten hast. Da war es zu spät. Dann hat er sich sogar beim König beschweren sollen. Und es ist bekannt in Podemos-Kreisen, zumindest in Dissidenten-Podemos-Kreisen, dass Pablo Iglesias unfähig ist. Er ist ein guter Tertuliano, das heißt, er ist sehr telegen, er kann quatschen, aber er ist kein vernünftiger Politiker. Er ist kein Mensch, der regieren bzw. der Politik im Sinne von Machbarem machen kann. Und das ist leider schade. Wenn da mehrere solcher Leute zusammenkommen, dann haben wir das Ergebnis, was wir gerade haben. Es ist Montag, der 23. September 2019, Herbstanfang. Der Niemandsland-Katastrophenblock und die kommentierten Meldungen vom Tage und von der Woche. Beginnen wir mit einer Meldung aus Bremen. Es geht um den Bremer BAMF-Skandal. Die Bremer Staatsanwaltschaft hat beim Landgericht ein vorläufiges Berufsverbot gegen die in der sogenannten BAMF-Affäre Angeklagten Rechtsanwälte Irland C. und Kahit T. beantragt. Den Beschuldigten werde eine Vielzahl von Aufenthalts-, Asyl- und Urkundendelikte vorgeworfen, heißt es in der 5-seitigen Begründung. Hierüber berichtete Spiegel Online am Freitagabend. Die Anwälte hätten gemeinsam mit einem Amtsträger über einen langen Zeitraum kollusiv zusammengewirkt, routinemäßig Falschangaben gemacht und regelmäßig Unterschriften von Mandanten gefälscht, heißt es. Derartige Pflichtverletzungen seien auch in Zukunft zu erwarten. Am Donnerstag hatte die Bremer Staatsanwaltschaft bekannt gemacht, dass sie in der Affäre Anklage beim Landgericht erhoben hat. Die Vorwürfe richten sich gegen die beiden Anwälte sowie die ehemalige Leiterin der Bremer BAMF-Außenstelle Ulrike B. Darüber hat die Junge Welt auch berichtet. Die Staatsanwaltschaft spricht von 121 Straftaten. Alle drei bestreiten die Vorwürfe. Noch einmal zum Fridays for Future, zum Klimagipfel. Von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen haben sich am Freitag über 1 Million Menschen in 575 Städten in Deutschland mit Demonstrationen und Aktionen am dritten weltweiten Klimastreik beteiligt. Allein in Berlin gingen nach Angaben der Veranstalter rund 270.000 Menschen auf die Straße. In Köln und Hamburg kamen nach Angaben der Polizei bzw. der Organisatoren jeweils rund 70.000 Teilnehmer zusammen. Die Zahlen übersteigen die Erwartungen deutlich. Weltweit kam es Schätzungen zufolge an 5.500 Orten in rund 150 Ländern zu Aktionen für Klimagerechtigkeit. Wir haben keinen Planeten B und rettet das Klima, nicht die Banken, hieß es auf Bannern. Seite an Seite mit der Schülerbewegung Fridays for Future, FFF, protestierten gewerkschaftliche und kirchliche Organisationen. Auch zahlreiche Beschäftigte folgten hierzulande dem Aufruf, auch wenn viele von ihnen Konsequenzen riskierten, da es in Deutschland kein Recht auf politischen Streik gibt. In Düsseldorf erlaubte Oberbürgermeister Thomas Geisel von der SPD den städtischen Mitarbeitern, sich am Streik zu beteiligen. Das Unternehmen Flixbus kündigte an, Demo-Teilnehmer gratis zu befördern und der Lkw-Hersteller Scania wollte seine Produktion weltweit für eine Stunde unterbrechen. Zum Auftakt des Klimastreiks hatten Aktivisten am Freitagmorgen in mehreren Städten den Autoverkehr mit Fahrraddemonstrationen und Blockaden gestört, so in Frankfurt am Main und Bremen. Auch in Berlin und Hamburg kam es zu Sitzblockaden. Das Hamburger Landesamt für Verfassungsschutz und das Niedersächsische Landeskriminalamt nutzten das, um radikalen Linken vorzuwerfen, den Klimaschutz für ihre Ziele zu instrumentalisieren. Laut Verfassungsschutz wollen radikale Gruppen, Achtung, das sagen die ja immer, unter dem Deckmantel des Klimaschutzes Anschluss an das bürgerliche Spektrum finden und dieses radikalisieren. Das Märchen vom Revoluzzer mit den Unterwandererstiefeln wird mal wieder hervorgeholt. Bei der Auftaktkundgebung in Berlin forderte die Liedermacherin Dota Kehr, die Klimakrise zum Anlass zu nehmen, ein neues Wirtschaftssystem aufzubauen. Es gehe darum, was nach dem Kapitalismus komme. Gregor Hagedorn, Forscher am Berliner Naturkundemuseum und aktiv bei den Scientists for Future, warf der Politik vor, sich jahrzehntelang nicht um die Zukunft gekümmert zu haben. Neben der zentralen Demo, die am Brandenburger Tor startete, kam es in der Hauptstadt zu zahlreichen Aktionen. So wurde etwa die Janowitzbrücke mit Absperrband verhängt und dadurch für den Autoverkehr unnutzbar gemacht. Wie berechtigt die Skepsis vieler Demonstranten gegenüber der Politik ist, zeigte sich, als mittags die Kernpunkte des von den Spitzen der Koalition beschlossenen Klimapaketes bekannt wurden. Nach einer Marathonsitzung hatte sich das sogenannte Klimakabinett auf ein 22-seitiges Eckpunktepapier geeinigt, das vor allem auf den Markt setzt. Zentrales Element ist die Einführung einer CO2-Bepreisung von Benzin, Diesel, Heizöl und Erdgas ab 2021 mit einem moderaten Einstiegspreis. Im Gegenzug soll es eine Reihe von Entlastungen geben, etwa eine Anhebung der Pendlerpauschale. Bahnfahrten soll günstiger gemacht werden, manche Flüge sollen teurer werden. Der Einbau neuer Ölheizungen soll ab 2026 verboten sein. Viel klein-klein also. Der Graben zwischen den Vorschlägen der Regierung und der Forderung vieler Demonstranten nach einem anderen Wirtschaftssystem könnte kaum tiefer sein. Wichtiger als die Klimarettung scheint dem Kabinett die Rettung der schwarzen Null zu sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel von der CDU erklärte bei einer Pressekonferenz, man sei den Weg des Preises gegangen. Die Bevölkerung müsse nicht auf Wohlstand verzichten. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD sprach von einem sehr kraftvollen Paket und bezifferte den Umfang auf rund 54 Milliarden Euro. Bei Klimaschützern und der Linkspartei sorgten die Beschlüsse für Entsetzen. FFF-Sprecherin Luisa Neubauer erklärte, das sei kein Durchbruch, sondern ein Skandal. Die Chefs der Fraktion Die Linke im Bundestag, Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch, kritisierten, das Klimapaket setze auf nutzlose marktliberale Instrumente statt auf wirkungsvolle staatliche Ordnungspolitik. Vor allem kleine und mittlere Einkommen würden belastet, Reiche und Konzerne geschont. Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser sprach von einem lächerlich niedrigen CO2-Preis, der Benzin und Diesel nur wenige Cent verteuert und zudem von einer höheren Pendlerpauschale wieder aufgehoben wird. Unsozial und uneffektiv nannte die Linksfraktionschefin Sarah Wagenknecht also das Klimapaket des sogenannten Klimagipfels der Bundesregierung. Themenwechsel. Hamburg. Gegen 19 Teilnehmer der Proteste gegen die Politik der G20 in Hamburg 2017 hat die Staatsanwaltschaft nun Anklage wegen gemeinschaftlichen schweren Landfriedensbruchs, gemeinschaftlichen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, versuchte gefährliche Körperverletzung und Sachbeschädigung erhoben, wie der NDR bereits am Donnerstag berichtete. Demnach kommen die meisten aus Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Überwiegend seien es Frauen. Am Morgen des 7. Juli trafen laut Sender 150 bis 200 schwarz gekleidete und vermummte Personen in geschlossener Formation auf eine Hundertschaft Polizisten. Die mit Steinen, Werkzeugen und Böllern bewaffnete Gruppe soll Beamte angegriffen haben, die die Straße Rondenbark in Hamburg-Bahrenfeld abgesperrt hatte. Neues aus der Musterdemokratie Saudi-Arabien, Vorzugspartner der deutschen Bundesregierung, was Waffen- und Wirtschaftspolitik betrifft. Es geht um den Krieg gegen den Jemen. Riad, die von Saudi-Arabien angeführte Militärkoalition, hat im Jemen rund um die umkämpfte Hafenstadt Hudaida mehrere Ziele angegriffen. Es seien vor allem Produktionsstätten von Sprengstoffbooten und Seeminen der Ansarollah-Miliz, die werden auch die Houthis genannt, attackiert worden, meldete die saudische Nachrichtenagentur SBR am Freitag. Zuvor sei ein ferngelenktes Sprengstoffboot zerstört worden, hieß es weiter ohne Ortsangabe. Die Ansarollah hatten sich zu den Angriffen auf Ölanlagen des saudi-arabischen Staatskonzerns Aramco in Abqaiq und Churais am vergangenen Wochenende bekannt. Dies war eine Nachricht von dpa, AFP und Junge Welt. Thema Unblock Kuba. USA weisen Kubas UN-Diplomaten aus. Washington. Unmittelbar nach Beginn der diesjährigen UN-Vollversammlung haben die USA zwei Diplomaten der kubanischen Vertretung bei den Vereinten Nationen des Landes verwiesen. Die in New York tätigen Diplomaten hätten Handlungen zum Schaden der nationalen Sicherheit der Vereinigten Staaten begangen, behauptete Außenamtssprecherin Morgan Ortegus am Donnerstag. Sämtliche Mitarbeiter der kubanischen Vertretung bei der UNO dürfen sich auf Anordnung des US-Außenministeriums zudem nur noch im New Yorker Stadtteil Manhattan aufhalten, wo sich das UN-Hauptquartier befindet. Reisen in andere Gebiete der USA sind ihnen untersagt. Der kubanische Außenminister Bruno Rodriguez wies die ungerechtfertigte Ausweisung der beiden Diplomaten und die Einschränkung der Bewegungsfreiheit entschieden zurück. Hat es also noch nie gegeben, dass Diplomaten sich nicht bewegen dürfen in einem Land. Aber gut, das ist die USA. Hamburgs Polizei steht nach einer Klimademo unter Kritik. Nach den bundesweiten Klimastreiks am Freitag sieht sich die Hamburger Polizei Vorwürfen ungerechtfertigter Gewaltanwendung ausgesetzt. Im Internet wurden Videos veröffentlicht, von denen eines zeigt, wie eine Polizistin einer jungen Blockiererin den Kopf zur Seite dreht und sie festhält, während ein anderer Beamter ihre Finger zusammenrollt, ihren Arm anwinkelt und sie in einen Spezialgriff nimmt. Dieses vielfach dokumentierte Vorgehen war absolut unverhältnismäßig, erklärte Christian Schneider von Die Linke, Abgeordnete in der hamburgischen Bürgerschaft, am Sonntag zu den Veröffentlichungen. Die Polizei hätte die vollkommen friedlichen und vielfach jugendlichen Blockierer ruhig ansprechen und gegebenenfalls wegtragen müssen. Dies ist eine Meldung von der Deutschen Presseagentur, veröffentlicht in der Jungen Welt. Wie Werner vorhin auch schon gesagt hat, hier wird die Polizei ein bisschen aufgerüstet in Katalonien. 750 neue Mossos wird es bald geben und die kriegen Pfefferspray-Pistolen in die Hand gedrückt und können den Leuten direkt gefährliches Pfefferspray-Gas in die Augen spritzen und in die Atemwege. Das sei humaner, heißt es da öffentlich. Die Polizeisprecherin, die das verkündigt hat, ist übrigens schon zurückgetreten worden. Noch eine Meldung aus Hamburg. Die Zahl der Planstellen für Bundespolizisten und Mitarbeiter des Bundeskriminalamts BKA hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen und soll den aktuellen Haushaltsplanungen des Bundesinnenministeriums zufolge weiter wachsen. Mehr Polizei, mehr Geheimdienst. Dies geht aus einer Auswertung des SPD-Haushaltspolitikers Martin Gerster hervor, wie der Spiegel in seiner neuesten Ausgabe berichtet. Allein bei der Bundespolizei sei die Zahl der Planstellen von 38.297 im Jahr 2013 auf knapp 46.848 im laufenden Jahr gewachsen. Für 2020 seien laut Haushaltsentwurf für das Innenministerium von Horst Seehofer von der CSU noch einmal rund 2.000 zusätzliche Stellen eingeplant. Das BKA vergrößere sich demnach von 5.012 Stellen im Jahr 2013 auf voraussichtlich 7.562 im kommenden Jahr. Der derzeit für 2020 vorgesehene Etat entspreche ungefähr der Summe, die das Innenressort 2013 noch für alle seine Aufgabengebiete zusammen zur Verfügung gehabt habe. Ja, es sieht also so aus, dass die Regierungen jetzt doch aufrüsten, in Polizei investieren und in Abwehrmaßnahmen und Geheimdienstmitarbeitern. Wie sollen wir das bewerten? Es geht weiter. Der Kampf geht weiter. Der Rudi. Holger. Der Holger Kampf und Rudi. Geht weiter. Ja, warum dieses sogenannte Klimapaket auch ein bisschen dürftig ausgefallen ist, also CO2-Steuer und sowas für Brennstoffe, hat sicher auch was zu tun mit den Erfahrungen, die Macron in Frankreich gemacht hat, ja, wo er dann die Benzinsteuer erhöhen wollte, ist eben sofort diese Gelbwesten Welle losgegangen und davor haben die natürlich in Deutschland auch Angst. Also das hat sicher auch was damit zu tun. Ja, und dann, wo es dann die nächste friedliche Demonstration angesagt ist, also erstmal Streik, ist natürlich der kommende Freitag, der 27. September, wo also dieser weltweite Klimastreik stattfinden soll und mal sehen, ob die Gewerkschaften sich da einschalten oder sich wieder sehr bedeckt halten bei diesem Thema. Davon wird der Erfolg eines Streiks wesentlich abhängen, aber natürlich wird es auch eine Demonstrationen geben, überall, hier in Spanien, besonders in Madrid und in Barcelona. Und da werden wir dann sehen, ob die Polizei auch wieder aktiv werden muss. Die tun das ja so sehr ungern. Also jedenfalls am nächsten Freitag hier in Barcelona um 18 Uhr wird dazu aufgerufen, Treffpunkt da oben am Schnittpunkt von Diagonal und Paseo de Gracia beziehungsweise Grande Gracia in den Jardinets de Gracia. Meine, heutzutage sind natürlich alle sauer wegen dieser ganzen Klimageschichte, sind dafür, dass sich da was tut und so. Und die noch ein bisschen wütender sind, die treffen sich da an den Jardinets de Gracia am nächsten Freitag. Und Black Block habe ich bis jetzt noch nicht gehört oder gelesen, aber vielleicht gibt's ja sowas Ähnliches da. Kommen wir zu den Barcelona-Nachrichten vom heutigen 23. September 2019, einem Montag, dem Herbstanfang. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Thema Umweltschutz, Klimakatastrophe. Ab Januar 2020 wird es ein Fahrverbot für stark umweltverschmutzende Kfz in Barcelona geben. Es wird Fahrverbote bzw. Beschränkungen im Innenstadtbereich geben. Bußgelder zwischen 200 und 1800 Euro sind bei Verstößen vorgesehen. Die Maßnahmen werden auch für Hospitalet, San Adrià, Cornellà und Esplugas gelten. Sogenannte Zonen de bajas emisiones, also niedrige Emissionen, werden für ca. 50.000 Fahrzeuge verboten sein. Dies sieht die DGT, das ist die Dirección General de Tráfico, also könnte man sagen, das Bundesverkehrsamt hier in Spanien, vor, die auch Plaketten herausgibt, die zum Fahren in den eingeschränkten Zonen berechtigen, wenn die Emissionen bestimmte Werte nicht überschreiten, das heißt die Abgase nicht zu hoch sind. Diese Maßnahme wird viel diskutiert, ist aber absolut notwendig. Thema Kultur hier in Spanien, in Katalonien und in Barcelona. Die Künstlerin und Musikerin Juliane Heinemann, die ist deutschstämmig, wie der Name schon sagt, hat anlässlich des Mercat de Música Viva en Vic in einem Interview für El Periódico Folgendes geäußert. Ich habe die Route Walter Benjamin gemacht, die der Schriftsteller am 26. September 1940 zurückgelegt hat, als er in Portbou feststeckte und seinen Fluchtweg über die Pyrenäen nicht mehr fortsetzen konnte. Sein Ziel war es, nach Lissabon zu gelangen und von dort in die USA zu fliehen mit einem Schiff. Doch vorher wurde er von der frankistischen Polizei festgenommen und sollte dem Vichy-Regime übergeben werden. Das Vichy-Regime war ein hitlerfreundliches Regime in Frankreich. Benjamin starb übrigens an einer Überdosis Heroin, die er sich als Freitodmethode ausgewählt hatte. Juliane Heinemann versucht in ihrem Musikstück L'Ultim Camí de Walter Benjamin beim Eröffnungskonzert am vergangenen Mittwoch in Vic ein musikalisches Gedenken an den großen Schriftsteller und Philosophen zu zelebrieren. Die 15 Kilometer von Banyuls bis Portbou hat die Musikerin persönlich zurückgelegt, vorher, um sich für ihre Musik inspirieren zu lassen, wie sie selber in dem Interview sagte. Auf die Frage, was wollten Sie ausdrücken, antwortete Frau Heinemann, der Weg beginnt im Morgengrauen. Walter Benjamin ist allein in den Bergen und der Weg endet am Abend mit dem Selbstmord. Nachdenken über Leben und Tod mit einer Spur von Hoffnung. Ich habe Texte in 4 Sprachen für mein Musikstück benutzt. Deutsch, Katalanisch, Castellano und Französisch. Thema Crime City Barcelona. Es wird ja jeden Tag jemand abgestochen oder erschossen, das wissen wir mittlerweile. Etwas sehr Interessantes, das Opfer eines tödlichen Schusses, das im Mai in der Calle Urgell hier in Barcelona sehr viel Aufsehen erregt hat, Da wurde ein Mann niedergeschossen. Das war dieses Opfer, wie die Polizei jetzt mitteilte, Mitglied einer in Schweden ansässigen Mafia-Familie. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen Auftragsmord im Milieu krimineller Familienclans aus dem Kosovo. Der Ermordete versteckte sich in Barcelona vor den rivalisierenden Banden. Er hatte da wohl jemandem eine Bombe ins Auto gelegt, hat sich dann hier in Barcelona im Raval in einer Wohnung versteckt. Die Polizei sucht ihn übrigens auch, aber die Mafia, die gegnerische Mafia, hat ihn vorher aufgespürt und ihn mit 7 Schüssen hingerichtet. Eine Kampagne gegen die Gentrifizierung im Raval haben die Acció Raval, die Xarxa Vecinal und Raval Guerrilla angefangen. Es handelt sich um eine sehr fantasievolle Kunstaktion mit spektakulären Wandbildern. Ich weiß nicht, ob die Hörerinnen und Hörer oder hier meine Studiofreunde diese Bilder schon gesehen haben an Außenmauern. Da werden vom Aussterben bedrohte Tierarten gezeigt. Das sind die Anwohner. Die werden dann gekleidet wie die Anwohner, benehmen sich wie die Anwohner. Und neue gefährliche Tierarten, das sind die Raubtiere, die Spekulationsfonds. Sehr fantasievoll und sehr bewusstseinserhellend gemacht. Die Stadt Barcelona tut doch schon etwas für den Umweltschutz. Es gab nämlich einen autofreien Sonntag auf der Via Laietana. Das war gestern. Eine der Hauptverkehrsadern der Stadt, die vom Berg zum Meer hinablaufende Via Laietana, war am gestrigen Sonntag von 11 Uhr am Vormittag bis 20 Uhr am Abend für den Autoverkehr gesperrt. Gleichzeitig fanden vielerlei fantasievolle Aktivitäten und Veranstaltungen zum Thema gesünderes Leben und umweltfreundliches Arbeiten, Wohnen und sich fortbewegen in der Stadt statt. In der Stadt statt. Es handelt sich um eine Aktion, wie gesagt, des Rathauses. Und die letzte kleine Meldung, die ich mir hier notiert habe, ich habe diesen kleinen Katastrophenblock heute Mittag sehr eilig zusammengestellt. Feste in der Fun City. Die Fiestas de la Merced 2019 haben am Mittwoch offiziell ihr Programm gestartet und werden am morgigen 24. September, das ist Dienstag, enden. Dienstag wird hier auch in Barcelona ein Feiertag sein. Wie immer mit einem großen Feuerwerk an der Plaza España. Bürgermeisterin Ada Colau hatte zum Auftakt ihre Freundin Manuela Carmena, das ist die Ex-Bürgermeisterin von Madrid, eingeladen, damit diese sehr populäre Frau die Festansprache auf der Plaza San Jaume hielt. Die hat das getan, wir waren auf der Plaza San Jaume und es war wirklich eine tolle Rede. Hiermit beende ich den heutigen Katastrophenblock. Werner hat hier noch was. Ja, erzähl mal, sag mal, du hast mir einen Zettel gegeben. Da steht drauf, Lied von Peter Schilling, Major Tom. Zu der Nachricht, die du gerade noch vorher gesagt hast, zu diesem Fahrverbot für alte Autos ab 1. Januar, also für Benziner, die vor 2000 gebaut wurden und für Dieselfahrzeuge, die vor 2005 gebaut wurden, da bin ich höchstpersönlich auch betroffen, weil ich muss dann jetzt endgültig meinen alten Golf 3 ausrangieren, darf nicht mehr damit fahren. Der ist erst 26 Jahre alt, aber vom Motor her könnte ich da lustig nochmal 26 Jahre fahren. Aber gut, ich beschwere mich nicht. Ja, man muss das halt machen. Ich sehe das ein, dass das korrekt ist, obwohl ich so wenig, wie ich gefahren bin, sehr wenig verschmutze. Aber gut, man kann ja nicht alles wollen. Ja, und man sollte diese Maßnahme dennoch in eine Richtung hin kritisieren, indem man sagt, dass die weniger Begüterten, die sich keine teuren, modernen, neuen Autos leisten können, die sind eigentlich am meisten von dieser Maßnahme betroffen. Das heißt, wäre es nicht billiger, diesen Leuten einen Katalysator oder einen Filtermechanismus zu schenken, beziehungsweise ihnen eine Subvention zu geben für ein billigeres und neueres Auto? Also ich kann mir sowieso noch nicht mal einen Gebrauchtwagen jetzt kaufen. Ich werde in Zukunft überhaupt kein Auto mehr haben. Unter anderem dann deshalb auch nicht mehr nach Deutschland kommen, weil fliegen will ich sowieso nicht. Das hat mir noch nie gefallen. Aber gut, das muss man halt aushalten, solche Sachen. Und dann zu der anderen Nachricht, dass hier, wie du gesagt hast, täglich auf den Straßen hier in Barcelona Leute erstochen und erschlagen und erschossen werden. Es gibt aber immerhin auch noch Leute, die Ausnahmen. Die Leute, sterben die einfach so. Ganz normal, weil es Zeit ist. Ja. Da gab's zum Beispiel ein gelernter Buchdrucker, den vor 41 Jahren, den hat kein Schwein gekannt damals. Ne? Und dann ist er aber im Sommer 1978 in eine Raumkapsel gestiegen und dann hebt er ab und völlig losgelöst von der Erde schwebt das Raumschiff völlig schwerelos. Weiter, völlig losgelöst von Erde, Schwingen. Ja, ein schönes Video haben die da gebastelt zu Peter Schillings Hit Neue Deutsche Welle aus den 80er Jahren. Völlig losgelöst, hier auf YouTube zu finden unter Major Tom. Ja, aber gut, wie er dann da oben war im Weltall, unser gelernter Buchdrucker im Sommer 1978, da ist er dann nicht einfach weitergeflogen wie Major Tom, weil es da so schön war, sondern er ist dann nach 7 Tagen wieder gelandet und das war dann der erste Kosmonaut des ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden. Das war Sigmund Jähn. Und der ist jetzt nochmal 41 Jahre später auch gestorben, gestern oder vorgestern, im Alter von 82 Jahren. Gut, wir gedenken eines großen Astronauten, Sigmund Jähn. Wir trauern hier um ihn und haben die Fahne von Niemandsland auf Halbmast gesetzt. Deshalb war ich gerade vor der Tür und habe die Fahne da auf dem Dach gehisst. Meine Damen und Herren, letzten 20 Minuten im Niemandsland kommen wir zu einem tollen Thema, zum Thema Kino. Ich war gestern im Kino und habe einen deutschen Film gesehen und ich muss sagen, das war ein Film, da ist mir richtig das Herz aufgegangen. Also mit sowas Tollem habe ich gar nicht gerechnet gehabt. Ich hatte gedacht, naja, mal gucken, dieser Harpe Kerkeling ist ja ein lustiger Vogel. Was hat er denn da gemacht? Man kennt ihn ja aus dem deutschen Fernsehen, wie er da so seine Kapriolen schlägt und auch als Komiker und ja, Nudel, so Betriebsnudel bekannt ist. Und der Film hat mich einfach umgehauen. Es gibt da eine Menge zu lachen. Und es gibt auch sogar eine Menge zu weinen. Als ich mich umguckte, waren sehr viele Leute auch am Weinen. Da flossen die Tränen. Der Film heißt Der Junge muss an die frische Luft. Sieh mir das nicht länger an. Der Junge muss mal an die frische Luft. Hauptdarsteller ist ein Junge, der es in sich hat. Und es geht da um die Geschichte des deutschen Schauspielers und Komikers H.P. steht für Hans-Peter Kerkeling. Der Film ist von 2018. Regie führt übrigens Caroline Link. Und der Darsteller, der Junge Julius Weckauf, das ist so ein 9-jähriger Stöpsel, dem kann man wirklich nur dankbar sein. Der ist so klasse. Beim Deutschen Filmpreis 2019 wurde der Film als besucherstärkster deutscher Film und bester Spielfilm in Bronze ausgezeichnet. Zudem gab es schon den Bayerischen Filmpreis für die Regisseurin Caroline Link und noch einige Preise mehr. Unter anderem für den jungen Hauptdarsteller Julius Weckauf. Link war die ideale Regisseurin, um die traurige, aber gleichzeitig humorvoll erzählte Kindheitsgeschichte des begnadeten Entertainers Harpe Kerkeling in Szene zu setzen. Schon Kerkelings Buchvorstellung war ein Bestseller. Dem Film gelingt es, den Ton der 70er Jahre im Kohlenpott genau zu treffen. Und damit nicht nur Kerkelings Geschichte, sondern auch die Zeit einer lange vergessenen, boomenden Wirtschaftsregion wiederzubeleben. Über die Adaption des Buches gibt es auch noch einige Extras auf der DVD. Hans-Peter, willst du ein Pferd? Was? Ob du ein Pferd willst? Ja! Wenn du weißt, was du willst, Hans-Peter, dann mach es einfach. Kümmer dich nicht darum, was die Leute sagen. Jetzt schauen Sie sich das mal an. Hier kommst du, die schwebende Jungfrau aus Wuppertal. Du musst dich behandeln lassen. Ist aber auch still hier drin, wat? Wird man ja sowas von trübsinnig. Sieh mir das nicht länger an. Der Junge muss mal an die frische Luft. Es geht ihr nicht gut, Willi. Da kann er aber nichts dafür. Was ist? Du bist nicht allein. Wenn du träumst heute Abend, du bist nicht allein. Wenn du träumst von der Liebe, until you came back, until you came. Da kommt eine Frau vom Jugendamt. Wenn sie merkt, dass ich kaum laufen kann, bleibst du einfach immer sitzen. Und wenn sie merkt, dass du kaum was siehst, das üben wir auch mal. Guten Tag, Herr Gerkelin. Guten Tag, kommen Sie rein. Was, die wird mal was ganz Besonderes werden. Hast du gesehen, wie viel Eierlikör die gekippt hat? Ich nehme gerne noch ein Eierlikörchen. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen. Ich empfehle diesen Film heftigst und dringendst für alle Leute, die gerne lachen. Das ist ein Film, da, wie gesagt, würde ich sagen, geht einem wirklich das Herz auf und man kann wirklich Tränen lachen. Danach muss man natürlich auch ab und zu auch Tränen weinen, wenn man auf Gefühlskino steht. Toll wiedergegeben, die Atmosphäre der 70er Jahre, die Sprache, die Leute. Das erinnert mich zum Beispiel, da ich sehr viel Verwandtschaft aus dem Ruhrpott habe, auch an die echten Leute aus jener vergangenen Zeit. Ganz toll. Caroline Link. Sozial nie existiert. bin hier geboren, doch jeder sagt was zu mir. Ja, global untergelistet, sozial, nicht existent. Bin hier geboren, doch man sagt, ich wär so different. Hier drüben unerwünscht, dort drüben nicht gern gesehen. Zu Hause ist, wo mein Herz ist, muss ohne Herz überleben. Bin ich ein Terrorist, kämpf ich für Frieden. Sie nennen mich Terrorist, glaub nicht ihren Lügen. Sziasztok! Minden kedves hallgatónkat üdvözlünk a Kontrabanda FM Niemandsland programjában. Márti vagyok, Nagybánhegyesről. Zum Schluss ist noch ein bisschen Zeit für eine Buchvorstellung bzw. für ein Interview. Frau Naomi Klein hat ein neues Buch geschrieben und gleichzeitig ein Interview gegeben. Es geht natürlich um die Klimakrise oder, wie sie selber sagt, um die Klimabarbarei. Was kann man tun, um den Klimawandel zu stoppen? Nichts, sagt die Autorin Naomi Klein in ihrem neuen Buch. Aber sie sucht dennoch nach Lösungen. Das Buch heißt On Fire. Hören wir einmal in ein Interview mit Naomi Klein rein. This is Democracy Now!, democracynow.org, the War and Peace Report. I'm Amy Goodman. And I'm Juan Gonzalez. Welcome to all of our viewers and listeners around the country and around the world. Millions of students are expected to walk out of class on Friday in a global climate strike. Here in New York, school authorities have announced students will be allowed to miss classes without facing. Es geht um die Klimademonstration in New York. Über 1 Million junge Leute, Studentinnen und Schülerinnen und Schüler haben in New York City demonstriert. Das ist unglaublich. Und jetzt gibt es ein Interview mit Naomi Klein. On Fire, the burning case for a Green New Deal. Der brennende Fall für einen grünen neuen Deal. Frau Klein, warum veröffentlichen Sie dieses Buch gerade jetzt? First, we turn to a new video featuring Naomi Klein. Naomi Klein, die Art und Weise, wie wir über den Klimawandel sprechen, ist oft zu kleinteilig und zu ignorant gegenüber den anderen Krisen, mit denen wir konfrontiert sind. Das große Thema, das sich durch dieses Buch zieht, ist der Zusammenhang zwischen der wachsenden Krise, der White Supremacy, den verschiedenen Formen des Nationalismus, der Tatsache, dass so viele Menschen aus ihren Heimatländern vertrieben werden, und dem Krieg, der um unsere Aufmerksamkeitsspanne geführt wird. Diese Krisen überschneiden sich und sind miteinander verbunden, und so müssen wir auch die Lösungen finden. It's time to admit that for once he has a certifiable hit on his hands. The first batch of 140,000 sold out. Das Buch versammelt Essays aus den letzten 10 Jahren. Denken Sie, Frau Klein, heute über manche Fragen anders? Naomi Klein sagt, ja, ich denke heute, dass ich der Herausforderung des Klimawandels für die Linke nicht genug Nachdruck verliehen habe. Show no signs of slowing down. Es ist offensichtlicher, dass die Klimakrise eine rechtsgerichtete Weltanschauung und den Kult des Zentrismus herausfordert, der nie etwas Großes verändern will, sondern immer versucht, sich auf halbem Wege entgegenzukommen. Aber eine linke Weltanschauung, die im Wesentlichen nur daran interessiert ist, die Verheerungen des Extraktivismus, also den Prozess der Entnahme natürlicher Ressourcen aus der Erde, anders zu verteilen, wird auch neu gefordert, da sie die realen Grenzen unseres endlosen Konsums bisher genauso wenig in ihre Rechnung mit einbezieht. A long skinny one. These overpriced bits of pre-landfill actually tell us a whole lot about why. Was hält die Linke davon ab, diese Herausforderungen anzunehmen, Frau Klein? Im nordamerikanischen Kontext, so sagt Naomi Klein, ist es das größte Tabu zuzugeben, dass es tatsächlich Grenzen geben wird. Das trifft den amerikanischen Traum mitten ins Herz. Jede Generation soll mehr bekommen als die vorangegangene. Es gibt immer eine neue Grenze, die man erobern muss. Das ist die Grundidee von Kolonialnationen, von Siedlernationen wie der unseren. On beautiful, clean coal. They might even tell us something about how we can put out the flames. Wenn nun jemand kommt und sagt, dass es Grenzen gibt, die nicht zu verändern sind, dass wir einige schwierige Entscheidungen treffen müssen, wie wir mit dem, was noch übrig ist, umgehen, dass wir gerecht teilen müssen, nun, das wird psychologisch als eine Attacke empfunden. Stopping climate change is too expensive. Das wollte die Linke vermeiden. Nein, wir werden euch eure Sachen nicht wegnehmen. Es wird auch viele Vorteile geben. Und es stimmt ja, wir werden lebenswertere Städte haben, die Luft wird weniger verschmutzt sein, wir werden weniger Zeit im Verkehrsstau verbringen, wir werden ein glücklicheres und reicheres Leben gestalten. Aber wir werden verzichten müssen auf unseren endlosen Wegwerfkonsum. Was mich wirklich erschreckt, ist das, was an unseren Grenzen in Europa, Nordamerika und Australien passiert. Es ist kein Zufall, dass die Länder, die der Motor dieses Kolonialismus sind, dabei an vorderster Front stehen. Wir erleben heute die Anfänge einer Ära der Klimabarbarei. Wir haben das in Christchurch und in El Paso gesehen, wo die Gewalt von weißen Suprematisten sich mit einem bösartigen Rassismus verbunden hat. Super-sized Europe that would never run out of fish, trees, gold, fur or anything. Das ist einer der erschreckenden Abschnitte Ihres Buches, Frau Klein. Diese Verknüpfungen haben viele Menschen noch nicht wahrgenommen. Frau Klein sagt, dieses Muster ist aber seit einiger Zeit klar. Das Zeitalter des wissenschaftlichen Rassismus beginnt analog zum transatlantischen Sklavenhandel und es liefert eine rationale Begründung für diese Brutalität. Wenn wir auf den Klimawandel reagieren wollen, indem wir Festungen aus unseren Grenzen machen, dann werden natürlich genau die Theorien zurückkehren, die so etwas rechtfertigen und solche Hierarchien zwischen Menschen erst schaffen. Dafür gibt es schon seit Jahren Anzeichen. Jetzt ist es nur schwieriger zu leugnen, weil es Mörder gibt, die das von den Dächern schreien. Actually, we filled our oceans with plastic, our skies with heat-trapping gases, and we actually have to live within limits. It's not just hard for the people most invested in these stories. It's seen as an existential attack. They want to take your pickup truck. They want to rebuild your home. They want to take away your hamburgers. Sie wollen euch die Hamburger wegnehmen, eure Pickup Trucks wegnehmen. Sie wollen euch fertig machen. Wehrt euch gegen die Klimaaktivisten. Das sagen rechte, suprematistische Hassprediger auf den Fernsehkanälen in den USA. Die Klimaaktivisten wollen im Grunde, so diese Leute, den American tollen super Lifestyle kaputt machen. Und das lassen wir uns nicht bieten und so weiter und so weiter. Das ist der Diskurs und so sieht's mittlerweile aus. Meine Damen und Herren, wir haben nur noch ein paar Minuten. Ich bringe ein Lied. Für alle, die dieses Thema interessiert, verweise ich auf das interessante Interview. Ihr guckt unter On Fire in New Book Naomi Klein Makes the Case for a Green New Deal. Da findet ihr das Interview mit Naomi Klein und sehr interessantes, auch illustratives Material dazu und natürlich einen Artikel in der Jungen Welt von gestern, eine Buchbesprechung zu dem Buch On Fire von Naomi Klein. Gut, Werner, Schlussworte, wir müssen uns verabschieden. Ja, dieser Frau, dieser Frau Klein kann man ja nur recht geben. Die einzige Möglichkeit, diese Klimageschichte in den Griff zu kriegen, ist eben die Konsumgesellschaft zu verändern, in eine vernünftige Gesellschaft umzuwandeln. Und dazu gehört einfach nicht mehr oder weniger zu konsumieren. Und es ist die Frage natürlich, betrifft das auch das Biertrinken? Weil es hat ja nicht nur der Herbst jetzt begonnen, sondern auch das Oktoberfest. Ort zapft ist, ne, es waren jetzt am Wochenende mehr Besucher auf der Theresienwiese als letztes Jahr. Und als Klimaprotestierer. 1 Million jetzt nur am Wochenende, also genauso viel wie in New York. Und da wurden jetzt nur in 2 Tagen schon 11 Ochsen gefressen. Letztes Jahr waren es noch 13 innerhalb von 2 Tagen und natürlich Tausende von Händlern. Und die ganze Haute Volée war da, Thomas Gottschalk, Arnold Schwarzenegger, vor kurzem war er auch hier, der befindet sich offenbar gerade auf Europa-Tournee, Gerhard Schröder. Ja, gut, Orns, Zwerg, Suffer, Bier werden wir vorläufig noch weiter trinken. Und natürlich dann nicht vergessen, nächsten Freitag hier in Barcelona, 27. September, Demonstration abends um 18 Uhr an den Jardinets de Gracia. Jo, danke, tschüss Werner, alles Gute, eine wunderschöne Woche. Hier war auch Albert im Studio, der hatte aber keine Lust, was zu sagen. Insofern haben wir das respektiert. Wir sagen ihm aber trotzdem Tschüss. Und ich verweise auch auf die Demo am 27.09. Liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren, verehrtes Publikum, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Sendung hat Ihnen gefallen und hat Ihnen ein paar neue Horizonte eröffnet und vielleicht andere verschlossen. Machen Sie es gut. Agur, werden Sie glücklich. Adeu. Es ist ein weiter Weg von Mai bis Dezember und die Tage fliehen im kühlen September, wenn der Herbst das Laub taucht in sein fahles Kleid. Fürchtest du die Nacht und die Einsamkeit? Der Sand läuft zu schnell durch das Stundenglas. September, November. Jörg Fauser, Herbstgedicht. Der Himmel war schmutzig, aber nach der Grenze hörte es auf zu schneien. Irgendwo in Lothringen hielt das Auto an und ich stieg aus und ließ mein Wasser ab. In dieser fetten Erde waren sie krepiert. Unsere Vorväter, unsere Väter, unsere Dichter, unsere Helden. Hier hatten sie ihre Lieder gesungen, hier ihren Hölderlin gelesen. Hier waren sie geschlachtet worden und hatten geschlachtet. Hier kommen wir her. Auch wir führen unsere Kriege, auch wir liefern uns Materialschlachten. Und Deutsch sein heißt noch immer eine Sache um ihrer selbst willen tun. Männer gegen Männer, Frauen gegen Männer, jeder gegen sich, die Geschichte gegen alle. Wo war Gott, als Christus starb? Nur Generäle überleben die Kriege, nur die Staaten leben von den Triumphen der Gewalt. Es schneite nicht, aber der Wind war kalt, und als die Sonne sank über den Wäldern bei Verdun, schwärmte ein Krähenzug aus nach Osten.